In Berlin geht heute der Kongress Kultur macht Geschichte, Geschichte macht Kultur zu Ende, der uns bereits in dieser Woche mehrfach beschäftigt hat. Heute soll es um das Erinnern gehen. Wie gehen wir mit Geschichte um? Welche Rituale haben wir uns angewöhnt und wie funktioniert Erinnern überhaupt? Dazu begrüße ich den Sozialpsychologen Professor Harald Welzer. Einem breiteren Publikum ist er durch das Buch Opa war kein Nazi, Nationalsozialismus und Holocaust im Familiengedächtnis bekannt geworden. Schönen guten Tag, Herr Welzer. Guten Tag. Erinnern, verstehen zur Rezeption von Geschichte und den Grenzen von Geschichtspolitik ist ein Vortrag überschrieben, den Sie heute halten werden bei diesem Kongress. Bevor ich Sie frage, wie das Erinnern überhaupt funktioniert, erklären Sie mir doch mal und unseren Hörerinnen und Hörern, was ist eigentlich Geschichtspolitik? Naja, Geschichtspolitik ist zum Beispiel, wenn Präsident Obama Buchenwald besucht oder wenn Angela Merkel Yad Vashem besucht. Das sind immer alles Aspekte von Geschichtspolitik. Es hat natürlich immer was mit Außenpolitik zu tun, aber sicherlich auch mit dem, was man nach innen hin bewirken will und wie man Signale setzt, was zum Beispiel in der deutschen Erinnerungskultur bedeutsam ist und womit man auch die Vorstellung verbindet, dass die Leute sich damit beschäftigen. Buchenwald, der Besuch von Obama, das war sehr interessant. Da sprechen wir gleich nochmal drüber. Da ist nämlich was, wie ich finde, relativ Interessantes passiert. Wollen wir doch jetzt mal schauen, wie das denn überhaupt funktioniert mit dem Erinnern. Lässt sich das überhaupt objektiv erklären oder ist da jeder so individuell, dass man das nicht generalisieren kann? Naja, also Erinnern ist schon etwas ausgesprochen Allgemeines. Wir haben aber, glaube ich, insofern ein bisschen eine eingeschränkte Perspektive darauf, was Erinnern ist, weil wir beziehen Erinnern immer auf die Vergangenheit. Man muss aber sagen, Erinnern ist primär auf die Zukunft bezogen. Also wenn Menschen sich erinnern oder wenn andere Lebewesen sich erinnern, Gedächtnis haben eigentlich alle Lebewesen, dann eigentlich nur deswegen, um auf etwas Vergangenes zuzugreifen, damit man Gegenwart und Zukunft bewältigen kann. Und wir haben uns aber angewöhnt zu glauben, dass die Vergangenheit sozusagen schon die ganze Miete wäre. Dabei ist es nur die halbe Miete. Und insofern muss man auch hinsichtlich der Fragen, was ist eigentlich sinnvoll an diesem ganzen Erinnern und Gedenken, vielleicht auch noch mal mehr darüber nachdenken, welchen zukünftigen Zwecken das eigentlich dienen soll. Vielleicht können wir auch erstmal fragen, wer eigentlich bestimmt, wie an was erinnert, also gedacht wird. Also das ist ja, das sind ja viele, viele, die da eingreifen. Politiker, Medien, vielleicht beginnt es ja auch schon in der Schule, schließlich mit Geschichtsbüchern. Da wird ja auch schon Geschichte gemacht eigentlich, oder? Es beginnt nicht nur bei Geschichtsbüchern, es beginnt auch bei Computerspielen. 1692 oder Empire oder was es da alles gibt. Das sind alles Dinge, die transportieren Bilder von Geschichte, genauso wie Spielfilme, wie Features im Fernsehen, wie Comics. Im Grunde genommen ist natürlich alles voller Geschichte und besonders dann wirksam, wenn ein Schüler oder eine Schülerin gar nicht das Gefühl haben, dass es um Geschichte geht. Mhm. Und was natürlich auch sehr wichtig ist für Geschichtsbewusstsein, für Geschichtsbilder, ist das, was zu Hause erzählt wird aus der Vergangenheit. Also Geschichtsunterricht, politische Bildung ist nur ein Teil von dem ganzen Inventar, wie Geschichte vermittelt wird. Und es ist gar nicht so klar, wie gewichtig das überhaupt ist. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, weil das ja auch sehr selektiv ist, vermute ich mal, was dann da erinnert wird. Also wir wissen natürlich, eine ganze Generation, nämlich die 68er, denen ist was, ist eben sehr viel nicht erzählt worden. Und plötzlich gab es diese Explosion, weil die plötzlich feststellten, Moment mal, wir sind ja belogen worden, mehr oder weniger. Naja, also wenn man über Geschichte spricht, hat das ja immer zwei Seiten. Es gibt da jemand, der erzählt und es gibt jemand, der zuhört. Es gibt auch jemand, der nicht erzählt und jemand, der nicht zuhört. Und das muss nicht immer alles in Übereinstimmung sein. Zum Beispiel der Mythos, dass in Deutschland nie über die Vergangenheit gesprochen wurde bis 68, das stimmt ja nicht. Es ist nur nicht über den Holocaust gesprochen worden, sehr wohl aber über den Krieg, über deutsche Leiden, über diverse andere Dinge. Und das prägt natürlich insbesondere Geschichtsbilder, also bis heute durchgehend. Wir haben ja zum Beispiel Bilder von den Tätern, die sehr viel damit zu tun haben, dass die Täter immer die anderen sind. Oder dieser große Begriff die Nazis, wo man sich ja mal fragt, wer waren die denn eigentlich? Ja, und man eigentlich nicht realisiert, dass wir es mit einer Gesellschaft zu tun hatten, die sich insgesamt nationalsozialisiert hatten. Das heißt, die Bilder, die wir von der Vergangenheit haben, sind eigentlich entstanden aufgrund von bestimmten Selbstbildern, aber auch von Versuchen, Identität herzustellen. Welche Nachkriegsidentität kann man eigentlich nach der Geschichte entwickeln? Und das wirkt bis heute nach. Das macht dann ja eigentlich auch Geschichte, oder? Also in dem Moment, wo nur noch an Bestimmtes erinnert wird, Ja, also beeinflusst ja ist auch stark die Gegenwart. Aber der Bezugspunkt ist immer die Gegenwart. Ja, man muss sich von der Vorstellung freimachen, dass Erinnerung etwas Stabiles festhalten würde. Jede Generation hat eine neue Anforderung und dementsprechend einen neuen Bezug zur Geschichte. Und auch wenn die Historiker das nicht gerne hören, natürlich ist auch die Geschichtswissenschaft immer gegenwartsbezogen. Wenn Sie sich die Geschichte der Erinnerung an den Holocaust angucken oder der Bearbeitung des Holocaust, dann macht das natürlich durch die Nachkriegszeit hindurch auch erstmal eine Entwicklung durch bis zum heutigen Stand. Und das wird auch so weitergehen. Erinnerung ist nie starr, Geschichtsschreibung ist auch nie starr, sondern die modifiziert sich mit Gegenwartsanforderungen. Dennoch möchte man ja Gedenktage haben, man möchte fixieren. Es gibt jede Menge Denkmäler. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass permanent an irgendein historisches Ereignis erinnert würde. Es wird also nichts mehr verschwiegen. Mitunter ist das aber eigentlich nur noch Geplapper. Also manches Ereignis, so schrecklich es auch war, wird aufgeweicht in einer Flut von Geschwätz. Nun hatten wir diesen Obama-Besuch in Buchenwald. Und der hat, ich habe es mir nochmal angeschaut, nach diesem Besuch kaum etwas gesagt. Und das hatte eine unglaubliche Wirkung eigentlich, weil nicht die üblichen Floskeln kamen. Ja, es war sehr interessant. Sie haben völlig recht, nicht die üblichen Floskeln, die dann kommen. Das Geheimnis der Erlösung heißt Erinnerung und solche Sätze, die bis unendlich wiederholt werden, ohne dass man wüsste, was sie bedeuten sollen. Auch nicht die entsprechenden Gesichtsausdrücke, Gesten dazu. Obama hat auch noch was sehr Bemerkenswertes darüber hinaus gesagt. Er hat gesagt, an so einem Ort kann man sich auch über die Möglichkeit Gedanken machen, selber Täter sein zu können, was also sozusagen an Potenzial in einem drin ist. Und da würde man sagen, das ist eigentlich eine sehr moderne Position innerhalb der Geschichts- und Erinnerungspolitik. Wir wissen ja sehr viel über das, was passiert ist. Wir wissen sehr viel auch über das, was die Opfer erlitten haben und so weiter. Aber die ganze Täterperspektive war lange Zeit aus Gründen, die man nachvollziehen kann, ausgeblendet. Aber um zu verstehen, wie aus Gesellschaften Ausgrenzungs- und Vernichtungsgesellschaften werden, muss man sich ja mit den Tätern beschäftigen und vor allen Dingen nicht nur mit den Tätern vom Typ Hollywood, also der Nazi-Scherge, sondern man muss ja zur Kenntnis nehmen, dass die Täter so sind wie Sie und ich, ja, aber unter bestimmten Umständen man offensichtlich dazu in der Lage ist, sich zu entscheiden, andere Menschen umzubringen. Das ist natürlich eine hochspannende Frage, auch für die Gegenwart. Im Deutschlandradio Kultur spreche ich mit Professor Harald Welzer über das Erinnern, Erinnerungskultur, Geschichtspolitik. Philipp Jenninger, der hielt 1988 im Deutschen Bundestag, er war dessen Präsident damals, eine Rede zu dem Pogrom am 10. November 1938. Und in dieser Rede versuchte er, die Begeisterung der Deutschen für den Nationalsozialismus zu erklären. Also das, was Sie eigentlich gerade gesagt haben. Nach der Rede musste er zurücktreten. Man warf ihm vor, er habe sich nicht ausreichend vom nationalsozialistischen Gedankengut distanziert. Liest man diese Rede, wird man feststellen, dass das überhaupt nicht so war. Jenninger war ungeschickt, der hat falsch betont, seine Körpersprache war schlecht, kurzum, er war nicht gecoacht. Das ist heute ganz anders. Aalglatt kommen die Phrasen aus den Mündern der Redner geschossen und diese Floskeln kommen ja auch beim Publikum sehr gut an. Also man hat sich doch eingerichtet im Gedenken an das Schreckliche. Also ich glaube nicht, dass das beim Publikum gut ankommt. Man muss natürlich gucken, welches Publikum. Diejenigen, die lange dafür gekämpft haben, dass es diese Form von Erinnerungskultur gibt, bei denen kommt das gut an, weil die viel Zeit und Mühe darauf verwendet haben, überhaupt so ein Thema zu etablieren in der deutschen Erinnerungskultur. Das ist ja nicht selbstverständlich gewesen. Das macht man ja erst seit 30 Jahren ungefähr. Es kommt aber aus meiner Sicht überhaupt nicht bei jüngeren Abnehmern an. Wenn Sie zum Beispiel die ständige Wiederholung, es darf nicht vergessen werden, nehmen. Wenn jetzt eine Schülerin oder ein Schüler mit dem festen Bewusstsein aufwächst, dass diese Vergangenheit wichtig ist, dass man sich auch in Schulprojekten damit kümmert, dass sogar zu Hause darüber geredet wird und so weiter, so eine Person kommt doch nie im Leben auf die Idee, dass etwas vergessen werden sollte. Was passiert aber, wenn so dieselbe Person 14 Mal im Jahr gesagt kriegt, ihr dürft aber nicht vergessen. Da fragt man sich doch, aber bitte, ich will es ja gar nicht vergessen. Da müssen wir drüber reden, welche Formen, welche Rituale des Erinnerns kommen denn bei denen dann an? Denn die haben ja nicht die Medien- und Deutungs- und politische Hoheit, gerade diese jungen Leute, oder haben sie noch nicht? Ja, es kommen ganz unterschiedliche Medien eben an, die sie dann alle in Einklang miteinander zu bringen versuchen. Also das, was der eigene Opa erzählt oder die Oma erzählt, das, was man im Geschichtsunterricht hört, das, was man in Schindlers Liste sieht und so weiter. Daraus baut sich ja jeder im Grunde genommen eine Melange. Aber diese Melange muss genauso aussehen, dass man mit ihr leben kann. Ja? Insofern muss man sich ja mit der Vorstellung Erzählung, auch die Vorstellung verabschieden. Sie haben das ja auch schon gesagt, Geschichtspolitik könnte Erinnerung bestimmen. Oft geht es ja genau in das Gegenteil, dass die Leute sich dagegen wehren. Und wir sind ja noch nach wie vor in der schönen Situation, dass Leute sich auch an das erinnern, an das sie sich erinnern wollen. Und nicht wie in einer totalitären Vorstellung sich sozusagen den Erinnerungen unterwerfen, die ihnen vorgeschrieben werden. Vielleicht ganz kurz noch, brauchen wir tatsächlich neue Rituale des Erinnerns oder ist das, was uns an digitaler, permanenter Präsenz umgibt, eigentlich schon Ausgleich genug? Weil jeder kann ja zugreifen auf das, was er oder sie möchte. Wir brauchen eine Vitalisierung der Erinnerung, genau nicht eine weitere Ritualisierung, sondern eine Vitalisierung. Wir haben ja auch mit ganz unterschiedlichen Gruppen, Herkunftsländern, gerade bei den Jüngeren zu tun, ja, die aus Gegenden der Welt kommen, wo der Holocaust erstmal überhaupt gar keine Rolle spielt, wo auch die nationalsozialistischen Verbrechen keine Rolle spielen, dafür aber andere Gewalterfahrungen. Das heißt, wir müssen das Ganze flexibler machen, fluider machen und auch mehr in die Gegenwart beziehen und nicht immer davon ausgehen, dass das Wiederholen der Schrecknisse von vor 60, 70 Jahren irgendeine pädagogische Wirkung entfalten könnte im Jahr 2010 oder 2020. Eine Vitalisierung der Erinnerungskultur fordert Professor Harald Welzer, Sozialpsychologe. Heute ist er noch mit einem Vortrag zu erleben. Erinnern, Verstehen zur Rezeption von Geschichte und den Grenzen von Geschichtspolitik beim Kongress Kultur macht Geschichte, Geschichte macht Kultur. Der geht heute in Berlin zu Ende. Vielen Dank, Herr Professor Welzer. Bitte sehr. Deutschland.